Kapitel 29. Reflexive Verben. Beispiel 1. Lisa ärgert sich. Und du? Ich ärgere mich auch. Ich ärgere mich auch. Ich ärgere mich auch. Beispiel 2. Lisa beschwert sich. Und Tom? Er beschwert sich auch. Er beschwert sich auch. Er beschwert sich auch. Und jetzt sie. Lisa ärgert sich. Und du? Ich ärgere mich auch. Lisa beschwert sich. Und Tom? Er beschwert sich auch. Lisa entschuldigt sich. Und ihr? Wir entschuldigen uns auch. Lisa langweilt sich. Und das Baby? Es langweilt sich auch. Lisa schminkt sich. Und Nina? Sie schminkt sich auch. Lisa meldet sich an. Und du? Ich melde mich auch an. Lisa wäscht sich. Und ihr? Wir waschen uns auch. Lisa stellt sich vor. Und Michael? Er stellt sich auch vor. Lisa zieht sich an. Und Monika? Sie zieht sich auch an. Lisa freut sich. Und du? Ich freue mich auch.